scheiß ab heute auf Unterdrückung. Denn wir haben's doch, brauch keine Arbeitslosenüberbrückung. Denn wir haben's doch, genieß mein Leben in vollen Zügen. Denn wir haben's doch, nur diktieren und nie mehr üben. Denn wir haben's doch, ich therapier mein krankes Ego. Heute bin ich der Chef im Laden, lass mich nie mehr aus den Augen. Hab mein Glauben heute verraten, leiste mir zu kritisieren. Und ich schimpf auf die Regierung, wahren Durchblick brauch ich nicht und scheu auch keine Diffamierung. Mir geht's so gut zum Protestieren, denn wir haben's doch, können unseren Reichtum retuschieren. Denn wir haben's doch, ich lass mich wählen als Referent ins Europaparlament und wett mein Arsch darauf, dass bald die ganze Welt meinen Namen kennt. Denn ich glänz mit Sonderurlaub, Sitzungsabwesenheit, korrumpiere Subventionen, wenn ich am Stammtresen bleib. Kassiere fette Löhne aus Europas Steuergeldern und verschwende unsere Ressourcen aus der Erde und den Feldern. Wir befördern Egoisten, denn wir haben's doch, scheiß auf Maut auf unseren Piss, denn wir haben's doch, setz mein Image über meinen Charakter, denn wir haben's doch, und bestreit, was gestern Fakt war. Denn wir haben's doch, denn wir haben's doch, denn wir haben's doch. Yo, was kostet die Welt? Und ich frag nicht ohne Grund, denn mir geht's einfach zu gut und gibt es Schabi für den Hund. Whiskas für die Katze, mit den feinsten Leckereien aus 30 Sorten kannst du wild und darfst auch teurer sein. Und somit sieht man es auch ein, Qualität hat halt seinen Preis. Für unsere Tierchen nur das Beste zählt als Liebesbeweis. Es gibt Champagner statt Sekt, denn mein Leben läuft perfekt. Städte werden nach mir benannt, ein neues Land für mich entdeckt. Ich kann nichts dafür, dass jede Sau meinen Namen brüllt. Und egal wie viel ich ausgebe, bleibt mein Konto doch gefüllt. Ja, man muss schon was tun, um hier ganz oben zu sein. Oder einfach nette Eltern haben, die uns ab und zu was sein. Ich stehe auf eigenen Beinen, tief und fest in meinem Leben. Lass mich dabei noch füttern und mir Geschichten vorlesen. Und wenn's mir schlecht geht, ist immer jemand für mich da. Ich lass mein Glöckchen wimmeln oder raschel kurz einmal. Doch so dicke, von all den tollen Sachen, was ich brauch, das nehm ich mir. Denn es gibt keinen Grund zum Fragen, also bleib mal cool. Ist doch alles im grünen Bereich und nur weil's bei dir nicht klappt, spricht aus dir der Neid. Ich flieg gern mal in den Süden, spiel Golf auf 18 Loch. Doch ich muss mich dafür nicht schämen, denn wir haben's doch. Ich geh lieber teuer essen, um meinen Gaumen zu verwöhnen, als mich selber hinzustellen und den Herd auf 3 zu drehen. Gutes Essen ist halt kostbar, hey, du wärst schon ein Koch. Drum lass ihn jetzt mal los, denn wir haben's doch. Denn wir haben's doch, denn wir haben's doch. Denn wir haben's doch. Denn wir haben's doch. Ich brauch mit nichts zu geizen. Denn wir haben's doch. Egal was ich will, ich kann mir's leisten. Denn wir haben's doch. Ich scheiß auf, Rauchen kann tödlich sein. Denn wir haben's doch. Und verlass den Club niemals allein. Denn wir haben's doch. Ich mein den Charme, um am Abend 10 Frauen abzuschleppen. Andere wären froh, wenn sie auch nur eine davon hätten. Schon aus Prinzip geh ich mindestens mit 2 ins Bett. Mach mir eine geile Nacht und schick sie am Morgen wieder weg. Wir haben's doch. Deswegen kauf ich nicht wie andere ein. Gefällt mir was, verleib ich mir den ganzen Laden ein. Hab immer einen großen Ordner nur für die Kreditkarten dabei. Ich wär so gerne Sportler, also kauf ich mir einen Verein. Ich lebe im Überfluss, denn wir haben's doch. Red niemals über Verdruss, kauf lieber viele Drogen ein. Verdammt nochmal, ich will doch nur entspannen und werd nicht high. Ich krieg doch sonst immer alles, das kann doch wohl nicht sein. Ich würd gern alles kaufen, denn wir haben's doch. Würd gern meinen Schmerz wegsaufen, denn wir haben's doch. Doch mein Geld und mein Ego helfen mir dabei nicht weiter. Um voranzukommen, fehlen mir die Sprossen auf der Leiter. So bin ich leider oftmals wie Kevin allein zu Haus. Nur mein Konto ist mein Freund, denn Zinsen reißen niemals aus. Auf Partys stör ich nur wie auf dem Teppich ein Brandloch. Mir fehlt's nicht an Problem, denn wir haben's doch. Denn wir haben's doch. Denn wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Okay. Wir haben so viel. Zu viel ist gut. Das ist echt so. Ich soll's warten. Ach so.